1 Live Infos mit Christina Wilkes um 18 Uhr. Merkel bedauert Uneinigkeit beim Klimaschutz. Vettel startet in Österreich von weit vorne und das Wetter hat noch viel Sonne dabei. Ich glaube, hier ist ganz klar geworden, dass wir leider zu keinem Konsens kommen konnten. Kanzlerin Merkel findet es schade, dass sich die G20-Länder beim Thema Klimaschutz nicht einig waren. Die USA wollen beim Klimavertrag von Paris weiter nicht mitmachen. Trotzdem ist Merkel mit dem Treffen der wichtigsten Staats- und Regierungschefs zufrieden. Über die Ergebnisse berichtet Ralf Siener. Der Gipfel in Hamburg hat erreicht, dass alle 20 Staats- und Regierungschefs mit zufriedener Miene abreisen können, weil sie ihre zum Teil widersprüchlichen Positionen im Abschlusskommuniqué wiederfinden, ohne dass diese Positionen glatt gebügelt wurden. Einig sind sich alle beim Thema Handel. Der soll frei und fair sein. Und nur wenn er zum Beispiel wegen Dumpingpreisen unfair ist, darf es Strafzölle geben. G20-Krawalle. In ihrer Abschlussrede zum G20-Gipfel hat sich Merkel auch bei den Polizisten in Hamburg bedankt. Gestern und heute hat es in der Stadt viele Proteste gegen das Politikertreffen gegeben. Einige sind eskaliert. Merkel hat dafür kein Verständnis. Es gibt nicht die geringste Rechtfertigung für Plünderungen, Brandstiftungen, brutale Angriffe auf das Leben der Polizisten. Insgesamt sind mehr als 200 Beamte bei Einsätzen am Wochenende verletzt worden. Einige Demonstranten werfen der Polizei aber auch vor, die Stimmung zum Teil selber angeheizt zu haben. Brückensprengung. Für Autofahrer auf der A45 ist der Weg wieder frei. Zwischen Schwerte-Ärgste und dem Kreuzhagen musste die Straße gesperrt werden, weil die alte Lennetalbrücke gesprengt wurde. Nach und nach wird die marode Brücke durch einen Neubau ersetzt. Im August findet dafür die nächste Sprengung statt. Formel 1. Beim großen Preis von Österreich startet der Finne Valeri Bottas morgen von der Pole Position. Zweiter ist Sebastian Vettel. Der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton startet in Spielberg nur von Platz 8. Er wurde nach hinten versetzt, weil er an seinem Wagen das Getriebe austauschen musste. 1 Live. Sektorwetter. In Westfalen kann es am Abend ein paar Schauer geben. Ansonsten ist es trocken und oft auch sonnig. Dazu noch 20 bis 23 Grad. Morgen bleibt es überall trocken und die Sonne kommt raus. Dabei wird es schön warm in Lippstadt 23, in Bünde 24 Grad. Unna und Wuppertal schaffen 25 und Herne sogar 26 Grad. Am Montag dann wieder etwas kühler, mehr Wolken und es ziehen auch Gewitter auf. Stauschau. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln Nord und Kreuz Leverkusen. 7 Kilometer Stau im Moment. Und das wird wohl am ganzen Wochenende so sein, denn an der Brücke laufen Bauarbeiten. Da ist das ganze Wochenende nur eine Spur frei. Im Moment dauert es 45 Minuten länger. Die A40 Venlo Richtung Essen ist zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen wegen Bauarbeiten gesperrt. Wohl noch bis Montagmorgen und im Moment gibt es 3 Kilometer Stau. A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen-Herten und Kreuz Recklinghausen 2 Kilometer stockt's da. Und zum Schluss haben wir noch die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg. 3 Kilometer Stau, da ist nur eine Spur frei, plus 20 Minuten. Eins live. Gold. So, lasst uns mal einmal durchgehen. Wer ist alles im Team Gold heute Abend? Ich bin schon mal da, Freddy Schürek mein Name, hallo alle. Dann Robert Downey Jr. ist auch im Team Gold. Warum er vielleicht bald aufhört als Iron Man, das hört ihr hier. Also Robert und ich sind schon mal da. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht holen wir noch die Sängerin Lord bei uns ins Team. Willkommen, Lord. Thank you so much. Ja, die Lord hört ihr noch mal hier in der exklusiven 1Live-Session. So, und Rita Ora kommt auch noch ins Team Gold, zumindest wenn sie irgendwann endlich ihre High Heels angezogen hat. Yeah, I'm not the best high heel human being. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ein bisschen Zeit hast du ja noch, bis du dann dran bist. Und bis dahin bleibst du einfach auf der Bank. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from Ebony. She clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy.

Clueso, Achterbahn in 1 Live um 10 nach 6. Jetzt habe ich hier für euch eine Mischung, die ist tatsächlich so interessant wie Zuckerwatte essen und gleichzeitig Achterbahn fahren. Diese Mischung kann himmlisch sein, sie kann aber auch voll daneben gehen. In diesem Fall ist es eine musikalische Mischung, die wir hier haben. Auf der einen Seite Rudimental, Musikkollektiv aus London, das gerne mal nach Cabrio-Fahren im Sommer klingt. Und auf der anderen Seite haben wir James, ich singe, als würde ich weinen, Arthur. Genau, der. Und als ich gehört habe, dass eben Rudimental und James Arthur zusammen einen Song gemacht haben, dachte ich mir eben tatsächlich, okay, das kann jetzt geil sein, muss aber nicht. Aber jetzt, als ich den Song gehört habe, dachte ich, wow, ja, das ist super, das passt perfekt. Hört ihr gleich hoffentlich auch, Sektor. Sun Comes Up heißt der Song, spiele ich euch gleich hier neu in 1 Live. Vom Text her ist die Nummer typisch James. Es geht um ein gebrochenes Herz und den Kampf gegen Liebeskummer. Es ist alles so schlimm. Aber der Sound, der ist positiv, geht nach vorne. Rudimental haben gesagt, der Song handelt davon, wie man düstere Lebensphasen hinter sich lässt. Also in diesem Sinne, jetzt hier für euch die musikalische Variante von Achterbahnfahrt mit Zuckerwatte in der Hand. Hier ist Sun Comes Up. I wondered maybe they never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. Through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more, and I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear a voice no more. Suddenly the sun comes up, and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up, I can feel my trying to run with these handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, bone, bone. Started the healing. Oh, I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. And I sat till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up, and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up, and I feel my love coming up again. Suddenly the sun goes up, and the dark. Live. Gold. get in the car, you can ride it wherever you want. Get inside it, and you wanna steer. But I'm shifting gears, I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Und Kanye West, die beiden Megastars, die hatten ja schon immer einen Beziehungsstatus irgendwo im Rahmen von Es ist kompliziert. Mal waren die beiden Best Buddies, dann hatten sie wieder Beef. Diese Woche haben sie ihren Status aber wohl endgültig auf Ich habe keinen Bock mehr auf den anderen umgestellt. Lilian Schmitz aus dem 1Live-Pop-Team, was ist los bei den beiden? Ja, also Kanye ist wohl derjenige, der endgültig die Schnauze voll haben soll von Jay-Z und jetzt geht's um eine ganze Menge Kohle. Ach scheiße, darum geht's ja bei Trennungen so oft. Um wie viel geht's denn? Um 3 Millionen Euro. Die schuldet Jay-Z angeblich Kanye, das berichtet die Promi-Seite TMZ. Vor 2 Jahren, da hat Jay-Z ja seinen Musikstreaming-Dienst gegründet und Kanye hat Anteile daran gekauft. Da waren die beiden ja auch noch Best Buddies. Ja. Der Deal damals, Kanyes Album The Life of Pablo, wird exklusiv auf Jay-Zs Streaming-Dienstseite veröffentlicht und wenn es gut läuft, dann gibt es 3 Millionen von Kanye. Ja gut, und wir erinnern uns ganz kurz, also es lief ja gut mit dem Album. Ja genau, also Kanyes Album war mega erfolgreich, trotzdem hat er angeblich nie das Geld gesehen und deshalb hat er jetzt auch seine Anwälte eingeschaltet. Das klingt nach Rosenkrieg. Jo, und es gibt auch Gerüchte, warum Kanye sich gerade jetzt aus der Firma zurückzieht, denn vor einer Woche ist ja das neue Album von Jay-Z rausgekommen und es heißt, Jay-Z disst Kanye darauf mehrfach, zum Beispiel in dem Song Kill Jay-Z. But this fuck everybody attitude ain't natural. But you ain't the same, this ain't Kumbaya. But you got hurt cause you did Kumbaya. Ich übersetze mal, diese Scheiß-auf-jeden-Einstellung, die ist nicht natürlich, du bist kein Heiliger, das hier ist nicht Kumbaya, aber du wurdest verletzt, weil du dich cool gabst, je. Passt ja zu Kanyes Einstellung, plus viele Fans glauben jetzt, dass das Wort je auf den Namen Kanye hinweist. Ja, und dann noch dieses, du bist kein Heiliger, Kanye nennt sich ja selber Gott und so weiter. Gut, also man kann sagen, nach dieser Nummer spätestens sind jetzt natürlich Kanyes Gefühle verletzt, verständlicherweise. Hat sich denn einer von beiden schon jetzt mit wem anders hinweggetröstet über die Trennung? Ja, Kanye. Laut Gerüchten soll der nämlich Justin Bieber gefragt haben, ob er Bock hat, bei seinem neuen Album mitzumachen. Gut. Wichtig nach einer Trennung ist eben auch immer die Ablenkung. Jay-Z wiederum hat jetzt ja seine Zwillinge. Die können ihn dann ja auch gut ablenken. Und wenn die Papa mal anschreien oder so, dann sind sie auch der perfekte Kanye-Ersatz. Passt doch alles. Jo, und Kanyes Fans, die können sich sogar über die Trennung freuen, denn er will nach dem ganzen Stress wohl auch generell keine exklusiven Streaming-Deals mehr eingehen. Mhm. Heißt, Kanyes Musik gibt's dann bald wieder direkt überall. Hat auch alles seine Vorteile. Jay-Z und Kanye West waren mal Best Buddies. Jetzt gibt's die dreckige Scheidung. Alle Hintergründe hatte Lilian Schmitz aus dem 1Live-Pop-Team. Gold in 1Live. Neu. Für den Sektor. Martin Solveig featuring Alma. 1Live. We are stars. We are one. We light up the night like a black sun. We all shine. We are chrome. And we are shimmering. Turn on, turn on. Play it loud. We don't care. And it's like there's nobody. 1 Live. Will da oben rein, mal sehen, wie es macht. Ich will ja gut sein, auch wenn's nicht immer klappt. Lauf durch die Straßen im Winter, verteil Schuhe und Brot. Mädels und Jungs, dieses Leben ist kein U-Bahnhof. Fahr mit nem eigenen Wagen über den CSD. Schmeiß Gummis in die Menge und schrei gay, okay. Mach was du willst, auch wenn's keinen bewegt. Keiner versteht, womit ne Blonden und Brünetten in der Dreier-WG. Seh die ganzen Gangster auf der Suche nach Sinn. Millionen Einzelkämpfer wissen nicht mehr wohin. Am Ende des Tunnels sind all die Lichter gedimmt. Und dreht man wieder auf, machen die Lichter uns blind. Unsere Götter sind Freunde, warum sagen sie's uns nicht? Kommt einer vorbei, dann ertragen wir es nicht. Also mach ich mir einen schönen Abend, doch kann ich schlafen, denn wie so oft stelle ich mir diese eine Frage. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zum Teufel soll der sein? Will da oben rein, wie soll das gehen? Muss ich sein wie Mohammed, Buddha oder Kanye? Kann die Zeichen nicht sehen, kann kein einziges Gebet. Find einfach keine Ruhe, doch jeder Beistuhl ist belegt. Bin jetzt 30, keine Angst, ich heirate bald. Brüder und Schwestern, stellt schon mal das Weihwasser kalt. Die Welt zu verändern, alles liegt in meiner Gewalt. Für Frieden verbreiten, hab immer meine Pfeife dabei. Seh die ganzen Emos auf der Suche nach Sinn. Doch ich weiß, ich bin für was Gutes bestimmt. In den Goldgräbermin ist noch genug für mich drin. Mein neues Haus sieht aus wie der Louvre von innen. Vatikan, Tibet und Mekka, wir feiern ins nächste Jahr. Zum Dank schießen wir dir Silvesterraketen in den Arsch. Und ich mach mir heute einen schönen Abend, doch kann ich schlafen, denn wie so oft stell ich mir diese eine Frage. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zum Teufel soll der sein? 1 Live Gold. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the Das wird der Wahnsinn. Schüler im Sektor, exklusiv für euch. Wir schicken eure Stars in eure Stadt. 1 Live. Wahnsinn. Die Tour mit am Start Ape Crime, KS, Lara Love, Moritz Gard und Sierra Kid. Check mein Sound, der kommt durch die Speaker. 10. Juli Bonn, 11. Juli Düsseldorf, 12. Juli Dortmund, 13. Juli Münster, 14. Juli Kleve. Kommt alle vorbei, es wird richtig, richtig geil. Viele coole Leute am Start. Wahnsinn. Die Tour. Alle Infos auf 1live.de. 1 Live. Stauschau. Um 6:30 A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuzköln Nord und Kreuz Leverkusen. 5 Kilometer Stau. Da wird am ganzen Wochenende an der Fahrbahn auf der Brücke gearbeitet. Es ist nur eine Spur frei und im Moment dauert es eine halbe Stunde länger. Die A40 Venlo Richtung Essen ist zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Ganze noch bis Montagmorgen. Im Moment gibt es 3 Kilometer Stau und das dauert eine Dreiviertelstunde länger. A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen-Herten und Kreuz Recklinghausen. Da stockt es auf 2 Kilometer. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg. 3 Kilometer Stau, da ist nur eine Spur frei, plus 15 Minuten im Moment. Und zum Schluss haben wir noch die A535 Velbert Richtung Wuppertal. Zwischen Wuppertal-Dornab und Sonnborner Kreuz, da hat es einen Unfall gegeben, 1 Kilometer Stau. Eins live. Gold. Kleine Namensrunde. Ich bin Freddy Schürheck. Gleich gibt's für euch Alex und Drew von den Chainsmokers. Und die haben dieses Wochenende eine erschreckende Wahrheit bei Twitter veröffentlicht, die, glaube ich, viele von uns, vor allen Dingen so alle Christians und Markuses und so, sehr gut nachvollziehen können. Du denkst, du bist einmalig und was Besonderes. Bis zu dem Moment, wo du dir im Internet einen Benutzernamen aussuchen musst. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do. Oh, I want something just like this. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like. Vans Live. Sleepless nights at the chateau. Visualize it. I'll give it something to do. Crunch, crunch, wherever we go. Visualize it. I'll give it something to do. Peanut Butter Jelly. Hier ist 1Live Gold, eure Promi-Show um 20 vor 7. Gehen wir mal einmal kurz die verschiedenen O-Arten durch. Also es gibt O, wie wundervoll. Das sagt man, wenn man mal wieder ein super süßes Video von einem weißen, flauschigen Hundewelpen gesehen hat, das verträumt brummt, während es gebürstet wird. Dann gibt es O, wie schön. Das sagt man, wenn man beim Grillabend endlich mal eine nicht schwarze und trotzdem durchgegrillte Wurst bekommt. Und es gibt O, ich bin verliebt. Das sagt man, wenn man mal beim Einkaufen die geilen Sneaker mit 50% Rabatt bekommt. Ausnahme. Oh, wie wundervoll, oh, wie schön und oh, ich bin verliebt, darf man auch über diese Frau hier sagen. Lord. Mega Künstlerin. Die Sängerin aus Neuseeland hat mit ihren braunen Locken, blauen Augen und ihrem schlichten weißen T-Shirt diese Woche alle bezaubert, als sie hier im 1Live-Haus war. 10 von euch waren mit dabei, als sie eine ganz, ganz intime, kleine, exklusive 1Live-Session für euch gespielt hat. Und dazu war sie die ganze Zeit mega nett, hat sich nach dem Konzert mit allen unterhalten, war ganz gechillt. Ich glaube, ich kenne jetzt auch ihr Geheimnis, warum sie immer so normal ist. Es sind ihre normalen Freunde. My home friends don't care about that at all. Die interessieren sich überhaupt nicht für dieses Star-Leben. Ich glaube, die wissen nicht mal, was ich genau mache. Manchmal fragen sie, bist du auf Tour? Aber das war es dann auch. It's all good. Ja, das hat sie im 1Live-Interview verraten. Lord in der 1Live-Session könnt ihr euch nochmal anschauen auf 1Live.de oder hier jetzt einfach nochmal anhören. Lord jetzt in 1Live Gold mit Supercut und achtet allein mal auf ihr süßes Thank you am Ende vom Song. Das ist einfach so, oh. In my head. I'll play a supercut of us, all the magic we gave off, all the love we had and lost. And in my head, the visions never stop. These ribbons wrap me up, but when I reach for you, there's just a supercut. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. I'm someone you maybe might love. I'll be your quiet afternoon crush, be your violent overnight rush, make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us. Supercut of us. Oh, it's just a supercut of us. Continents and cars, all the stages and the stars, I turn all of it to just a supercut. Cause in my head, I do everything right. When you call, I forgive and I fight. Because ours are the moments I play in the dark. We were wild and fluorescent, come home to my heart. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. Slow motion, I'm watching our love. I'll be your quiet afternoon crush, be your violent overnight rush, make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us. Because ours, the moments I play in the dark. We were wild and fluorescent, come home to my heart. Cause in my head, everything right. In my head, I do everything right. In my head, I do everything right. Thank you so much. 1 Live Session mit Lord. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abshaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Wir wechseln neue Reihe, weiser wie beim Weißen Hai. Gewachs, gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, Bässe massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey! Alles glänzt, so schön neu. Wind weht. Hey, deine alten Sachen satt und lass sie in einem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir eine Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Klopf, treffe die mächtigen Männer. Swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey! Alles glänzt, so schön neu. Peter Fox, alles neu, hier in 1Live Gold. 6:50 ist es am Samstagabend. Und während ihr jetzt gerade zwischen euren Zahnputzbechern im Bad eure Bierpongbecher platziert habt, da gucken wir jetzt mal hier im 1Live Gold Partycheck auf Party-Samstagabende von den Imagine Dragons. Die Jungs von den Imagine Dragons, die kommen ja aus der Stadt, wo du als Partymuffel wahrscheinlich mit Missgabeln aus der Stadt gejagt wirst, nämlich aus Las Vegas. Bassist Ben hat uns verraten, wenn wir, Sektor, mal in Vegas feiern sollten, müssen wir an eins immer denken. We've lived in Vegas. Wir leben lang genug in Las Vegas, um zu wissen, was in Vegas passiert, bleibt vielleicht in Vegas. Wir sind ja auch da, also ihr solltet euch in Acht nehmen. Generell kennen die Imagine Dragons scheinbar keine Grenzen, was Partys angeht. Sie feiern wirklich da Party, wo die Party geht, egal wer die Party schmeißt. Sie waren zum Beispiel auch schon mal in der Las Vegas Show von Britney Spears, die ja angeblich so abgeht. Das hat auch Frontmann Dan uns erzählt. We did actually. Ja, wir waren bei Britney. Mit wem waren wir nochmal da? Ach, mit den Produzenten von unserem neuen Album. Ich meine, wer steht nicht auf Britney Spears? Sie hat getanzt. Wow, richtig krass. Yeah. She danced. She danced. A lot. She did. She didn't sing so much. Aber gesungen hat sie nicht so viel. Danced a lot, yeah. Sehr schön. Gesungen hat sie nicht so viel. Was sind denn sonst so die Do's und Don'ts in Vegas? Do not buy drugs. Kauft keine Drogen von Typen auf der Straße, die euch komisch vorkommen. In Las Vegas dürft ihr auf der Straße trinken, also schnappt euch einen Drink und entdeckt das alte Las Vegas. Fremont, das Golden Nugget und all die alten Casinos. Aber besauft euch nicht schon tagsüber so hart, dass ihr um 6 im Bett liegt. Und wenn ihr kotzen müsst, schaut mal nach einer Topfpflanze. Dann kriegt es keiner wirklich mit. Klingt so ein bisschen, als würden die Imagine Dragons in Las Vegas tatsächlich jeden Tag den Film Hangover durchleben. Die Imagine Dragons aus Vegas jetzt hier in 1 Live für euch mit Thunder. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Life. Gold. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. Whoa, stop playing. You acting like I don't do this. Build an empire, you cookie, I'm a Belushis. Give you good head until you get a contusion. If you don't come back, I think I'm a loser. I think I'ma lose it. If I ever had your number, I think I would use it. I'm feeling some way, you know I hate losing. If your heart was in the bag, I'd rob it just to prove it. Come on, you a mean diva. I got your problems by the neck like I'm John Cena. You got a past, I ain't get to go to prime either. So don't make it hard to believe that I need you. Hey, you beautiful like springtime. Let me know you in the meantime. Hopefully if things seem right, I'ma be needing your ring size. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. Yeah. I love attitudes, but not the drama. You made it to my heart. I'm the lion, so I'm Saddam. Why they come? You leave my Saddam. You know my charm. You say it brings problems. Let me love you. Put nothing above you. If we see your ex, I overly kiss and hug you. Make him jealous. Now he's overzealous. Tryna act cool. I think he's overzealous. I don't mean no harm. I'm always there. Sage from State Farm. Whatever you do, don't ban me from your heart. I pray to God he don't keep us apart, cause you're beautiful like springtime. Let me know you in the meantime. Hopefully if things seem right, I'ma be needing your ring size. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. You came to. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. Let me see what you came to. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. I can be a lifesaver. Saver. Treat me like a jawbreaker. Breaker. You got 31 flavors. Flavors. Baby. Baby. You can get this now or later. Choice. Now and Later. Hier ist eins live für euch um kurz vor sieben. Wie sieht's aus? Wer hat Bock auf Fashion Trends? Ich möchte auf gar keinen Fall was aus L.A. Das ist over. Nein, doch nicht aus L.A. Das ist ja over. Wir gucken gleich zurück auf die Fashion Week in Berlin. Die ist nämlich gestern Abend zu Ende gegangen. Unsere eins live Reporterin war natürlich die ganze Woche für euch vor Ort. Was es da für Highlights gab und was für skurrile Dinge, das hört ihr nach sieben. Jetzt hier DNC. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. Ah, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet, baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I keep on hoping with the cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be giving you the Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Moving so carefully, let's start living dangerously. Infos. Mit Christina Wilkes um 19 Uhr. G20-Gipfel endet ohne überraschende Ergebnisse. Menschen in Bochum feiern umsonst Festival und das Wetter in Westfalen kann es gleich Schauer geben. G20-Gipfel, das Treffen der wichtigsten Staats- und Regierungschefs in Hamburg, ist zu Ende. Ein Ergebnis des Gipfels, beim Thema Klimaschutz, stellen sich die USA weiter quer. Frankreichs Präsident Macron findet das schade. Für meinen Teil glaube ich weiter, dass es ein Fehler der USA ist, sich aus dem Pariser Abkommen zurückzuziehen. Für alle anderen Unterzeichner gilt, wir dürfen auf keinen Fall Abstriche machen bei unseren Zielen. Wir müssen sie umsetzen. Deshalb hat Macron auch schon das nächste Treffen im Kopf. Im Dezember will er sich in Paris mit anderen Politikern treffen, um die Pläne beim Klimaschutz schnell umzusetzen. G20-Gegner. Die letzten Proteste gegen das Politikertreffen in Hamburg sind meist friedlich geblieben. Heute sind mehrere 10.000 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Es war die größte Demo an diesem Wochenende. Zum Abschluss des G20-Treffens kritisierte Kanzlerin Merkel die Gewalt bei den Protesten und versprach den Opfern finanzielle Hilfe. Randalierer hatten viele Autos angezündet und auch zwei Geschäfte geplündert. Reisebusunfall. In Dresden haben viele Menschen heute an die Opfer des Unglücks in Bayern Anfang der Woche erinnert. Mit der Andacht wollten die Kirchen und das Land Sachsen ihr Mitgefühl zeigen. Der Reisebus aus Sachsen war am Montag auf der A9 auf einen Laster geprallt und in Brand geraten. 18 Menschen kamen ums Leben, 30 wurden zum Teil schwer verletzt. Bochum Total. Das ist Pflichtprogramm. Die Atmosphäre. Das ist einfach schön hier. Diese Besucherin feiert heute bei Bochum Total, einem der größten Umsonst- und Draußen-Festivals in Europa. Mehr als 100 Künstler und Bands spielen an diesem Wochenende auf 5 Bühnen, in Bars und in Kneipen in der Bochumer Innenstadt. Die Stadt rechnet mit insgesamt Hunderttausenden Besuchern. Bochum Total läuft noch bis morgen Abend. 1 Live. Sektorwetter. Der Süden von NRW hat noch am längsten Sonne. Ansonsten sind auch immer wieder Wolken dabei. In Westfalen auch Schauer. Dazu noch 20 bis 23 Grad am Abend. Morgen dann überall richtig schön, kaum Wolken am Himmel. Erst später am Abend ziehen in der Eifel Gewitter auf. In Paderborn morgen bis 23 Grad, in Arnsberg 24. Witten kommt auf 25 Grad, in Eschweiler und Pulheim bis 26. Montag weniger Sommer, viel Wolken und Regen. Stauschau. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Köln-Niel und Kreuz-Leverkusen. 4 Kilometer Stau. Da wird am ganzen Wochenende an der Fahrbahn gearbeitet und es ist nur eine Spur frei. Im Moment dauert es da 30 Minuten länger. Die A40 Venlo Richtung Essen ist zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Ganze geht bis Montagmorgen noch und im Moment gibt es 3 Kilometer Stau und 45 Minuten obendrauf. A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen-Herten und Kreuz-Recklinghausen. Da stockt es auf 2 Kilometern. Und zum Schluss haben wir noch die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal. Zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 2 Kilometer Stau. Da ist nur eine Spur frei und das dauert eine Viertelstunde länger. Eins live. Gold. Eure Promi-Show. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck und ich habe eine steile These mal wieder für euch. Also meine These. Justin Bieber mag Deutschland eindeutig lieber als England. Folgenden Beweis habe ich dafür. Hier, Justin hatte doch neulich bei einem Konzert in Frankfurt seine weißen Sneaker ins Publikum geworfen. Wir haben hier in der Show drüber gesprochen. Es klang damals so. Ja, alle haben sich gefreut. Ich meine, das sind super Schuhe. Yeezy-Kollektion von Kanye, super teuer, kann man gut bei eBay versteigern. Diese Woche hat Justin jetzt wieder was ins Publikum bei einem Konzert geworfen. Bei einem Konzert in London hat er ein T-Shirt in die Menge geworfen. Soweit, so nett. Ein T-Shirt, mit dem er sich vorher ausführlich die Nase geputzt hat. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Da, da, da. Don't drown your heart, baby. Just wait, don't drown your heart. 1 Live. Young Money, Young Money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy yeah, shimmy yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky rain bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. Like how your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. This the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude de LeBron nuts. Come on, take a seat, cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Gestern Abend ist die Berliner Fashion Week zu Ende gegangen. Bedeutet, ja, die ganzen Laufstege melden sich jetzt wieder bei Tinder an, um Gesellschaft zu finden. Die ganzen Stühle aus der Front Row, die gehen jetzt erstmal zum Arbeitsamt, um eine neue Beschäftigung zu bekommen. Und was machen die Designer jetzt nach der Fashion Week? Nach der Show. Urlaub. Schlafen. Irgendwas Gutes essen und auf der Couch chillen zu Hause. Jetzt kann die Ruhephase beginnen für ein paar Tage. 1 Live Reporterin Laura Dahm war die ganze Woche für euch auf der Fashion Week in Berlin. War es wirklich da so stressig für die Designer? Ja, schon. Also mit Schlaf ist da echt nicht viel. Teilweise machen die Designer vor ihrer Show sogar durch. Also da muss wirklich in letzter Minute noch irgendwo ein Knopf angenäht werden oder Reißverschlüsse oder auch Schuhe bemalt werden, wie zum Beispiel bei Anja Gockel. Die waren silber, sind jetzt schwarz mit weißen Pinselstrichen drauf. Denn wir mussten die selbst machen, weil sie gibt es so nicht im Laden. Und da haben wir so 2 Tage dran gesessen, um die ganzen Schuhe zu bemalen. Das ist schon krass. Und teilweise werden die Kollektionen sogar erst eine Stunde vor der Show fertig. Erstmal die ganzen Schuhe bemalen. Ich bemale manchmal meine weißen Sneaker, wenn da Flecken sind, mit Tippex. Und das finde ich schon nervig. Also das klingt alles alles ein bisschen sehr nach Fashion Week Wahnsinn. Voll. Und Designerin Marina Hörmann-Seder, die hatte vor ihrer Show gestern dann auch noch ein ganz anderes Problem. Heute in der Früh musste ich unbedingt ins Atelier. Ist mir natürlich die Batterie vom Auto leer geworden und da musste ich erstmal Starthilfe beantragen. Und also ich habe mir gedacht, das ist ja wieder mal klar, dass mir das passiert. Oh, und bei ihrer Show, ja, gestern Abend hatte sie dann auch noch Pech. Die war nämlich draußen auf einer Baustelle. Also an sich erstmal mega cool, wirklich so die krasseste Location diese Woche. Zwischen Baugerüsten und direkt am Laufsteg auch so ein riesiger Kran. Aber alles draußen und Marina hatte einfach keinen Plan B, falls es regnet. Und es hat geregnet. Oh nein, und so einem Kran kannst du auch nicht einfach eine Regenjacke überziehen. Nee. Was dann? Was ist passiert? Ja, gab ein paar Schirme und die Models, die mussten dann halt wirklich durch den Regen laufen. Oh. Das konnte aber einem Model auf jeden Fall total egal sein. Die steckte nämlich komplett in so einer Matroschka-Puppe, also hier diese russischen Holzfiguren. Ja. Nur da war es jetzt wirklich komplett aus rotem Leder. Also es sah schon sehr, sehr cool aus. Und ist ja vor allem auch wasserfest. Eben. War es denn dann trotzdem irgendwie eine ganz gute Show insgesamt? Ja, das war es auf jeden Fall. Also mit die beste. Gab es denn auch irgendwas jetzt bei der Fashion Week, wo du sagst, okay, das ging tatsächlich gar nicht? Ja, diese ganzen Möchtegern-Influencer, also die siehst du wirklich an jeder Ecke. Natürlich immer mit Fotograf im Schlepptau für ganz spontane Street-Style-Fotos. Hier so ein Foto machen? Und ein Teil dahinter. Findest du das schnittig? Sieht ganz cool aus vielleicht. Soll ich aber mal so... Ja, lauf gleich auf mich zu am besten einfach. Und go! Also die laufen dann wirklich den Bürgersteig auf und ab. Und wer keinen Fotografen dabei hat, der hält sich einfach die ganze Zeit selbst das Handy vor die Nase. Also die ganze Woche war in Berlin Fashion Week. Mit dabei war Laura Dahm für euch. Bilder gibt's im Instagram-Account 1Live. Gold in 1Live. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, when friends are gone, I know my Savior's love is real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. Sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Break down the walls to connect, inspire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions. Perry in 1 Live Gold, eurer Promi-Show von 1 Live. Die Promi-Show, die sich einmal pro Woche in eine Mischung aus Galileo und Arte-Doku verwandelt. Denn einmal in der Woche, da lernen wir hier was. Eine Lektion von unseren lieben Promis. Dieses Mal kommt die Lektion von Robert Downey Jr., also der Mann, der regelmäßig von sich sagt, ich bin Tony Stark. Ja, und damit ist er Iron Man. So, und in seinen Filmen, da hat er ja immer gut zu tun als Iron Man. Neue Hightech-Kampfkram-Sachen bauen, seine Freundin beschützen. Und hin und wieder rette ich die Welt. Ja, sorry, hatte ich jetzt vergessen, das macht er auch noch. Also er macht diesen ganzen Superhelden-Kram. Aber Robert Downey Jr. hat jetzt diese Woche in einem Interview gesagt, er möchte aufhören mit dieser Rolle des Iron Man, bevor es peinlich wird, weil er dafür zu alt wird. Er hat jetzt noch nicht konkret gesagt, wann er aufhören möchte. Also auf jeden Fall macht er noch mit im neuen Spider-Man-Film und auch im Avengers-Film Infinity War, der kommt ja 2018. Aber irgendwann ist eben vorbei. Schade eigentlich. Ich dachte ja immer, der Mann, der macht's wie Sylvester Stallone. Action bis zum Ende. Aber die Dinge haben sich geändert. 1 Live. Gold. Another one. Für den Sektor. DJ Khaled featuring Rihanna und Bryson Tiller. DJ Khaled! I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the tag. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the juice. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new bae. New bae, girl. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. Looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Eins live. Eins live. It's a cruel, cruel world to feast on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. kommt wieder. Kreischi, kreischi. Alle gehen voll ab, schubsen sich durch die Gegend. Rock im Pott 2017. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. KIZ. Kommt alle, wir lieben euch alle. Kraftklub. Wir wollen auf einer Bühne stehen vor 10.000 Leuten. Das war immer unser Traum. Und die Toten Hosen. 26. August, Arena auf Schalke. Ich hoffe schon, dass wir eine Party hier vom Ross brechen können, die seinesgleichen sucht. Rock im Pott. Präsentiert von 1Live. 1Live. Stauschau. Um 19:30 A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Köln-Niel und Kreuz-Leverkusen. 3 Kilometer Stau. Da wird das ganze Wochenende an der Brücke gearbeitet und es ist nur eine Spur frei. Dauert im Moment etwa 30 Minuten länger. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Aachen-Laurensberg und Aachen-Zentrum. 1 Kilometer Stau und passt auf der rechten Spur auf, da gibt's Öl. Die A40 Venlo Richtung Essen ist zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen wegen Bauarbeiten gesperrt. Noch bis Montagmorgen. Im Moment gibt's 3 Kilometer Stau und dauert 45 Minuten. Länger. A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen-Herten und Kreuz-Recklinghausen, da stockt es auf 2 Kilometern. Und zum Schluss noch die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-Ost und Wuppertal-Kronenberg, 2 Kilometer Stau, da ist nur eine Spur frei, dauert 10 Minuten länger. Eins live. Gold. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck und falls ihr euch gerade schon an die Salzstangen macht und sie brav auf den Gartentisch tackert. Und falls ihr gerade die Luftschlangen um das Balkongeländer näht, macht euch keine Sorgen, dass ihr bei eurer Hausparty nachher die Nachbarn nerven könntet. Nee, das ist nicht schlimm, das kann passieren. Hier Rita Ora aus London, die hat auch ständig Beef mit den Nachbarn. I'm renowned. Ach, ich habe mittlerweile echt den Ruf weg, die Lauteste in der Nachbarschaft zu sein. Was wollen die auch alle von mir? Ich bin Musikerin, klar muss die Mucke laut. Außerdem, meine Nachbarn haben jetzt einen kleinen Sohn, der lernt gerade Schlagzeug. Ey, der hält mich die ganze Nacht wach. Und da beschwere ich mich ja auch nicht. So, and I don't complain. Ob sich Rita mit ihrem Stylisten auch so anlegt wie mit ihren Nachbarn und warum manche ihrer Outfits echt schmerzhaft sind, das hört ihr in der nächsten halben Stunde hier in 1Live Gold. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow, make you lose control. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Eins live. Gold. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back without me. Without me. Without me. And he's long gone when he's next to me. And I realize the blame is on me. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, trouble, trouble, trouble. Oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. You're drowning. You're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see. Now I see. Now I see. Swift in 1 Live, 20 vor 8 ist es. Gentleman, das ist ja der Typ, dem das schwarze Tanktop, glaube ich, schon bei der Geburt angewachsen war. Das ist der Typ, bei dem man immer mitsingt, obwohl man seinen Text manchmal gar nicht so ganz versteht. Und es ist der Typ, der immer so nach Sommer klingt, wie so das Einschütten von einem Sangria in ein Glas. Das ist Gentleman. It's what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear. So, in letzter Zeit konnte man ihn oft im Fernsehen sehen, bei der Show Sing Mein Song, das Tauschkonzert. Und jetzt hat er gerade eben auch ein Best-of-Album draußen. Warum ein Best-of-Album mitten während der Karriere? Es gibt eine Fernsehshow, da braucht man ja ein Produkt. So. Ich meine, es gibt zwei Exclusive-Songs und ich glaube, eine Best-of ist auch immer schön für Leute, die das gerade entdecken. Ja, ganz genau. Also pragmatisch und gleichzeitig praktisch und irgendwie läuft es ja auch. Mit drauf auf dem Best-of-Album ist tatsächlich auch was Neues, nämlich die neue Single von Gentleman. Band zusammen mit Sean Paul. Die beiden, die waren Anfang der 2000er schon mal zusammen auf Tour, hat uns Gentleman in Mainz Live Interview erzählt. Und sie wollten sowieso schon immer irgendwie einen Song zusammen machen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Hat er dich angerufen, du ihn, wer was? Nee, ich hab Sean angerufen und hab ihn gefragt, ob wir jetzt endlich unseren Song zusammen machen. Er hat gesagt, let's do it. Wir haben seit 15 Jahren, immer wenn wir uns gesehen haben, das war jetzt nicht wenig, haben gesagt, lass mal einen Song zusammen machen. Es hat nur jetzt 15 Jahre gedauert, aber jetzt ist er endlich da und ich feier's voll ab, das Ding. Sehr schön. Ich feier's auch sehr ab. Ich find's mega. Hier ist jetzt für euch Gentleman mit Sean Paul. Overload in 1 Live Gold. Can't go apart, it's a war in Thailand. Tongues up or down and everybody's talking. Some will love you, some will hate you. But you can't be everyone's darling. Can't go apart, it's a war in Thailand. Tongues up or down and everyone's talking. Some will love you, some will hate you. But you can't be everyone's darling. Check it. Cards on the table, take it or leave it. Don't give a damn. Say what you wanna say, but I know you can't derail the plan. Not compromise, 'cause life is too short. Can't wait until tomorrow. Enjoy my life, I ain't got no time to drown inside the sorrow. I see the future's bright and pretty. After the rain and storm is over, and it's bright like lights in the city. Ready to bust like supernova. We got the heart of a lion, not a kitty. Fearless, we not run for cover. And we not turn back, we are committed. Going full speed and we not pull over. Not pull over, not pull over. You and your negativity, we go overboard. The two bad mind that me discover. Yeah, never mind, they pull overload. Me not pull over, not pull over. You and your negativity, we go overboard. The two bad mind that me discover. Yeah, never mind, they pull overload. If I would try to please everyone and fit in every gang, I wouldn't be me at all, no. Call out the root and the rising up, the sun and surprising everyone, yes, I will follow the call, yeah. None of the critics and praises, no poker faces. No, you couldn't be me, no one, no. I take the bricks and the stones, I build a bridge and a road, I mean, I follow no protocol. So do your thing, do your thing, do your thing. Gotta be your one a king, gotta be your one a king. Never let anything make you stop progressing. Never let negative stop you from winning. Obstacles in your way, just face it. Don't bother make them block it from the basics. From you see your dream, just get up and chase it. From your God life, then you must embrace it. I see the future's bright and pretty. After the rain and storm is over, and it's bright like lights in the city. Ready for bust like supernova. We got the heart of a lion, not a kitty. Fearless, we not run for cover. And we not turn back, we are committed. Going full speed and we not pull over. Everybody's talking. Some will love you, some will hate you. But you can't be everyone's darling. Can't go apart, it's so I went darling. Thumbs up or down and everyone's talking. Some will love you, some will hate you. But you can't be everyone's darling. Cards on the table, take it or leave it. I don't give a damn. Say what you wanna say, but I know you can't derail the plan. Not compromise, 'cause life is too short. Can't wait until tomorrow. After the rain and storm is over, and it's bright like lights in the city. Ready for bust like supernova. We got the heart of a lion, not a kitty. Fearless, we not run for cover. And we not turn back, we are committed. Going full speed and we not pull over. At least I did it my way. Lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. My Way. In 1 Live. So ungefähr klang es diese Woche im 1 Live Haus. Ja, Rita Ora war da. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. Und an ihren Füßen waren eben 12 cm Killer High Heels des Grauens. Dazu hatte sie noch einen roten Rock an, eine durchsichtige Bluse mit silbernem Korsett. So, und neben Rita, da war immer ihr Stylist, Kyle de Voll. Der ist seit 8 Jahren immer an Ritas Seite. Claudia Franzen aus dem 1Live Pop-Team hat sich bei Ritas Besuch mal den Kyle geschnappt für einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Der hat sie ja tatsächlich in diese High Heels gesteckt, ne? Ja, mehr als das. Er hat sie sogar angefleht. It's usually me. I'm like, please wear heels, please wear heels. And she wants to wear trainers. So I say, as soon as she leaves her interviews today, we'll be in the car and the trainers will go on. Ja, also wenn es nach Rita geht, sagt er, wird sie überall in Turnschuhen hingehen. Die kann nämlich gar nicht so gut in High Heels laufen, hat sie mir später im Interview erzählt. Yeah, I'm not the best high heel human being. But hey, I do it for fashion. Ja, I do it for fashion. Und deswegen standen im Auto vor dem 1 Live Haus auch ein paar Sneaker für sie bereit, damit sie da direkt reinhüpfen kann. Oh, wie sympathisch. Das finde ich gerade richtig cool, dass auch sie eben nicht auf diesen hohen Dingern laufen kann. Da haben wir direkt was gemeinsam. Ja, aber Kyle sagt auch, er wird sie halt nie in irgendwas reinstecken, auf das sie keinen Bock hat. Ne? Also die macht im Endeffekt eh, was sie will. Heißt, jeden Morgen kommt er mit einer Kleiderstange mit so 4, 5 Outfits rein. Und sie sucht sich was aus oder bringt auch gerne mal eigene Ideen mit. Und wenn Kyle dann aber was nicht gefällt, dann sagt er ihr das auch knallhart. I'd be like, no, babe,

Live. Infos mit Christina Wilkes um 20 Uhr.